Das Erbe der USA, auf das Präsident Obama in Laos trifft, ist blutig, tödlich und allgegenwärtig. Having a US president in Laos would have once been unimaginable. Einen US-Präsidenten in Laos zu haben, wäre einst unvorstellbar gewesen. In einem geheimen Krieg haben die USA zwischen 1964 und 1973 mehr als 2 Millionen Tonnen Bomben auf Laos abgeworfen. Mehr als auf Deutschland und Japan zusammen. More than we dropped on Germany and Japan combined during all of World War II. Die Alten in den Dörfern von Nord-Laos können sich noch daran erinnern, wie es war, als die Bomben regneten und den Tod brachten. In einer Gegend, in der es außer ein paar Häusern auf Stelzen und Reisfeldern nichts gab. Nur das Gerücht, dass sich hier die Kommunisten versteckt hielten, die mit den Nordvietnamesen zusammenarbeiteten. Weiter im Süden verlief der Ho Chi Minh-Pfad, der Nachschubweg für die Vietcong. Überall verteilten die Amerikaner Streubomben in fast 600.000 Einsätzen. Das ist mehr als 40 Jahre her. Doch Millionen der kleinen runden Sprengsätze, Bombies genannt, liegen immer noch ungezündet im Boden. Und 40 Jahre nach Kriegsende trifft der Tod vor allem Kinder. Chup Sen hat mit 9 Jahren seinen Unfall gehabt und kann seitdem seinen linken Arm und sein linkes Bein kaum noch gebrauchen. Es passierte, als die Familie auf der Farm an einem Baumstumpf grub. Es passiert bei der Farmarbeit, beim Spielen mit den schönen runden Kugeln oder beim Sammeln von Altmetall. In dem armen Land zählt jeder Kipp, so die Währung, den man aus ein paar Bombensplittern schlagen kann. Viele der so Verstümmelten bringen sich später um, denn sie können keine Familie versorgen, fühlen sich nutzlos. Funktionierende Prothesen sind selten und vor allem teuer. Die Räumung der Bomben ist mühsam und langwierig. Hilfsorganisationen durchkämmen Quadratmeter für Quadratmeter abgesteckte Bereiche mit Detektoren, Ausgrabungswerkzeug und einer Sanitäterin, wie Ro Si. Weil es in meinem Dorf viele Unfälle gab. Kinder waren beim Spielen, Bauern haben ihre Felder bearbeitet, Tiere haben gegrast und sind dabei auf Bomben getreten. Es gab viele Tote und Verletzte. Darum bin ich hier und möchte meinem Land helfen. Am Ende eines Einsatzes lassen sie alle Fundstücke detonieren, kontrollieren. Natürlich haben sie Angst bei ihrer Arbeit, aber sie wurden gut geschult und sie sind stolz, etwas für ihre Gemeinschaft zu tun und dieses Unglück zu begraben, an dem sie nicht schuld sind. Eine Dorfbewohnerin kommentiert den Besuch Obamas. Wenn Amerika sich schuldig fühlt, dann soll es uns helfen, all diese Sprengsätze zu räumen. Eine Entschuldigung gab es nicht. Aber das Versprechen, die Hilfen deutlich zu erhöhen, das hat Obama gegeben. 90 Millionen Dollar in den kommenden 3 Jahren. Damit will er das kleine kommunistische Land und die USA auf einen Kurs der Versöhnung bringen. Auch, so vermuten Experten, um Laos ein wenig von der Bindung an China zu lösen. Heute reist der US-Präsident nach Luang Prabang weiter, die ehemalige Königsstadt. Am Zusammenfluss vom Mekong mit einem Nebenarm gelegen, gehört sie mit ihren goldenen Stupas und den französischen Kolonialbauten zum UNESCO-Welterbe. Sie strahlt Ruhe, Frieden und Schönheit aus. Das Einzige, was in den vergangenen Tagen für Aufruhr sorgte, die Ankunft Obamas.